Es wäre eine billige Legitimation von uns beiden oder von uns als Gruppe, ja. Jetzt noch, wo wir eigentlich es nicht geschafft haben, mit Genossinnen und Frauen ein Interview zu machen oder diesen Frauenteil hier mit einzubeziehen, so wie mit diesen vier. Ich kann es nur erstmal so formulieren, was bei uns abgegangen ist. Ihr könnt dazu gerne was sagen, ja. Wir haben darauf verzichtet, genau aus diesem Grunde, ja. Eben nicht zu hören, hier, also wir machen jetzt so legitimationsweise ja noch einen Teil mit hinein, der ziemlich aufgesetzt dastehen würde, der eigentlich nicht ja, in einen Gesamtzusammenhang irgendwie eingebettet war, den wir nicht geschafft haben. Ja. Und deshalb haben wir darauf verzichtet. Man kann dazu stehen, ich stehe erstmal so dazu, ja, weil dieses Problem dann lieber ist, sie fehlt gänzlich, ja, wie, als dass da irgendwie noch hinten dran ein kleiner Schwanz hängen würde. Ja. Das finde ich zu billig. Ja. Im Richt, genau so, ja. Bitte? Ihr habt genauso den Hirten wie Hüften damals. Das sind ja nur so eigentlich eine wichtige Vergangenheit. Darum geht es ja. Ihr habt Stein gemacht, was die Leute damals gemacht haben. Nee, schlimmer, sie berufen sich auf das, was damals am reaktionärsten war und rechtfertigen damit jetzt ihre Position. Okay, genau. Das ist der Wahnsinn. Ich finde es nicht schlimm. Es gab dann noch von dieser Frage. Ja. Ja, das ist einfach immer Geschichte, warum man das so erstellt. Ja, nur die Diskussion hier ist doch wirklich die Karikatur von der Diskussion eines Fußballvereins über seine eigene Geschichte. Im SDS ist es damals nicht um die Frauen und sonst was gegangen, sondern um Vietnam. Und da könnt ihr noch so viel herumkreischen auf diese blöde Tour. Das ändert überhaupt nichts an dem Faktum, dass es damals um andere Dinge gegangen ist, als um die Emanzipation irgendwelcher privilegierter Gruppen in der BRD, sondern es ist gegangen um Dritte Welt, um Vietnam und dergleichen. Und dieses alberne Gerechte hier, wer vielleicht zu kurz gekommen ist in dem Film und wer nicht erwähnt worden ist, das erinnert wirklich an den letzten Kleintierzüchterverein. Und als solche stellen sich die Anwesenden, die Überbleibsel dieser Bewegung auch tatsächlich dar. Friede ihrer Asche. Also ich will ja gerne, das ist unser Mundus. Ich merke mal dann, die Männer melden sich sehr ordentlich, aber dann gleich zu 20 Leuten und die Frauen ab und zu erfrischen und ich so. Nein, also ich wenn du dran sein magst, sei dran. Ja, eben, deshalb. Nein. Jetzt bin ich ja. Es gab einen Mann vor dir. Und wir sind hier. Was? Wenn mich jemand vertreten möchte, ich bin herzlich dankbar. Oh, bitte. Bitte. Erst du dann. Ja, kommt jemand hoch, ich mache so lange eine Zigarettenpause. Das können wir doch schnell ändern. Nein, möchte niemand. Ja. Schade. Doch. Ja, warum nicht? Also, ich muss auch meinen Vorrednerin recht geben. Und ich muss auch sagen, dass ich mich noch nicht zufrieden gebe mit eurer Erklärung, warum da eigentlich, wie es ja oft in der Geschichte ist, und das Schlimme ja auch in der bürgerlichen Geschichte, leider immer wieder die Männer genau die Geschichte machen. Und also jedenfalls, wie es geschrieben steht. Und jetzt gucken wir uns so einen Film an und da steht die Wurzel der Revolte. Und das mag ja auch richtig sein, dass so 69 erstmal die Frauen noch nicht so stark waren, aber dann waren sie da. Und dann war ich damals nicht dabei. aber ich bin auch korrigierbar. Und dann muss ich schon sagen, dass das im Grunde genommen ein Hammer ist. Ne? Dass die Frauen da wirklich wegfallen. Und ich denke immer eigentlich, oder der Wunsch ist auch, ne, dass die Männer, auch die linken Männer, sensibler auch dafür werden. Und jetzt die Rücken, ja, links und aber ich habe mal eine Frage an dich. Der Wunsch, eine es gibt noch einen Unterschied zwischen Wunsch und Realität. Und eine deswegen Frage. Möchte ich alles von euch noch was darüber wissen, weil ich finde es unmöglich, dass die Frauen da nicht vorgekommen sind. Ne? Ich Tisch ist aber nach meiner Meinung doch in diesem begrenzten Ausschnitt dessen, was Sie darstellen wollten, wenn man das mal akzeptiert bei allen Mengen, die das dann als Weiterung, als Folge hat, so, dass in der Frage Gewalt, nämlich mit Mollys, mit Bomben, mit Attentaten und so weiter, die Frage Frau oder Mann nicht die wesentliche war, sondern die wesentliche Frage war, ein Widerstand, beziehungsweise welches strategische Ziel hat der Widerstand oder Sabotage mit diesen Mitteln oder mit anderen Mitteln oder in welcher Kombination? Nach meiner Meinung hatte sich das Ziel jetzt, das aufzuarbeiten, wie mangelhaft oder wie gut auch immer. Aber dabei spielt die Frage Emanzipation der Frau jetzt auch wieder als Stichwort gesagt oder die ganze Geschichte innerhalb des SCS, behaupte ich jetzt einfach mal, in dem Zusammenhang, den die sich als Ausschnitt in die Vergangenheit rein, sozusagen als vertikalen Querschnitt, so wie man Käse reinbaut, um zu gucken, ob er reif ist, spielt das eine untergeordnete Rolle. Und deswegen finde ich es richtig, dass sie das gesagt hat. Nach meiner Meinung, es reicht nicht. Kommt das aber, in welchem Punkt soll das weiterkommen? Die stellen sich die Frage nach einer Gewalt in einer militanten Form. Und dabei spielt zwischen Enzi und Bader nicht die Frage Frau-Mann die große Rolle. Oder auch bei wie, was muss man bringen, spielt nicht die Frage eine Rolle, ist das jetzt die Frau oder der Mann? Dann ist das die richtige Art des Widerstands oder welche? Oder wie wird man überhaupt zur Gewalt provoziert? Die Dame mit dem Hut und dem... Thank you. wäre ja, ob man das dann nicht so vielleicht hätte auch dabei belassen können, zu sagen, wir haben einen großen Weg versucht zu gehen und wir haben ein paar Schritte machen können, lass es aber bleiben. Aber links außen da in dem, ich würde es Geld nennen, genau. Ich wollte eigentlich auch noch gerade mal einwerfen, das ist ja. Ich wollte nur noch mal was einwerfen, weil er vorne sagt, es geht hier nicht darum, dass du Emanzipation und so weiter das Thema mit reinnimmst, sondern ich habe einfach nur gesagt, dass überhaupt gar keine Frau auftaucht. Die waren ja nun mal einfach auf der Zeit, egal ob es jetzt um die Frage von Anfang der Frauenbewegung dann auch geht. Also das allein hat mich schon. Und ihr sitzt da auch und seid alles Männer. Claudia, fang alle mal bitte. Also, guter Schuss, ja. Ist auch das, was so bekanntermaßen unter der Schlacht am DKB lief, auch das hatte in der Studentenbewegung eine ganz bestimmte historische Position. Das war ein Abschnitt, das war zum ersten Mal nach dieser Diskussion Gewalt gegen Personen, dass eben massiv die Polizei in die Defensive mit Steinen gedrängt wurde. Aber es war auch ein Endpunkt. Also man sah, so geht das auch nicht. Und dann kam eben die Aufsplittung, was ihr da nennt, Marsch durch die Institutionen oder K-Gruppen. Und ich denke, so eine Punkte wären wichtig gewesen, genau zu beschreiben. Und so kommt da eben so eine Hierarchie rein von Gewalt, immer mit dem Denken, wir hätten Militär da sein müssen. Und ich denke, das ist ein falscher Ansatz. Also ich möchte jetzt mal dazu sagen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das habe ich schon länger, ja. Jeder, der damals dabei war, hat eine eigene Perspektive der Geschichte, ja. Und jeder, der dabei sagt, das fehlt, ja, das hätte ich gerne noch drin, ja, da war ich nämlich dabei. Oder das war eine Geschichte, da kann ich ein bisschen mehr dazu zu sagen, und da gab es auch noch den Flügel und da gab es auch noch die Geschichte. Ja. Ich war nicht dabei, ja, und von daher war es für mich oder für uns auch nicht allzu schwierig, ja, zu sagen, denn Peter Urbach, die ganzen Geschichten da drin, ja, auch die Entwicklung der Kranken, auch die Entwicklung vom SBK und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viele Facetten von Geschichte. Ja. Und ich denke, es ist immer ein Riesenproblem, Geschichte anzugehen. Ja. Wir haben am Anfang gesagt, ja, wir wollen einen bestimmten Aspekt zu thematisieren. Ja. Dass der Peter Urbach jetzt schuld dafür ist, dass damals Militanz ausgeübt worden ist, das finde ich wiederum peinlich. Ja. Also wenn dieser Peter Urbach, ja, oder nicht wenn, der Peter Urbach war da, der hat auch bestimmte Sachen geliefert, ja. Aber gleichzeitig war da eine Bereitschaft da, die auf einer anderen Ebene gelaufen ist und die eben nicht darauf zu reduzieren ist, zu sagen, der Peter Urbach ist praktisch der Schuldgeber für die Militanz. Damals war in diesem ganzen Zusammenhang war eine größere Bereitschaft da, ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist Mythos, ja. So in den letzten 10 Jahren, wenn ich 68 gehört habe, dann habe ich immer strahlende Augen gesehen von Leuten, die damals dabei waren, was da alles geleistet worden ist. Ja. Ich habe ganz selten was von einem subproletarischen Flügel mitbekommen. Ja. Also ich habe selten miterlebt, so dass es auch außerhalb der Universitäten eine Kraft gab, die einen extremen Einfluss hatte auf das, was letztendlich als Widerstand sich heute sehr viele Leute auch zu eigen machen, dabei gewesen zu sein. Ja. Und diese Leute, ja, die sind in diesem Zusammenhang nie benannt worden. Das ist der zweite Punkt, der dann für mich auch irgendwas bedeutet hat. Ja. Und in diesem ganzen Zusammenhang, ja, finde ich irgendwie in dieser Permanenz, ich möchte zu dieser Frauenfrage wirklich nichts mehr sagen, weil ich kann da nur ein Schuldeingeständnis dafür abgeben und sagen, das war so und so mich an die wir hätten auch an, also wir haben uns anderthalb Jahre, wir haben uns zwei Jahre damit auseinandergesetzt. Das ist irgendwie für uns eine Konsequenz, wir wussten, dass das kommt. Ja? Und wir haben gesagt, okay, also wir haben da, da sind bestimmte Erfahrungen gemacht worden, da sind bestimmte Erlebnisse gewesen. Die klaren wir aus, sonst ist es einfach für uns eine billige Legitimation. Ja? Das wollten wir nicht. Und diese anderen Sachen, ja, von Peter Orbach oder auch von der Ulrike Meinhof. Ja? Ich finde, außer Ulrike Meinhof, Andreas Bader, Enzling und anderen gab es noch ganz schön viele Leute in diesem damaligen Zusammenhang, ja, die da mitgemacht haben. Das Dritte ist, worauf ich nochmal insistieren möchte, ist auf dieses Bildmaterial. Wir haben damals nicht gekriegt. Wir sind rumgefahren und wie Mike schon gesagt hat, der Einzige, ja, der außerhalb von irgendwelchen Exponenten dieser Bewegung gedreht hat, ja, das war der Thomas Giefer. Ja, und da ist dieses Material auch ein Stück weit in diesem Film verarbeitet. Wir haben nur HBLs gefunden, ja, überall und immer. Ja. Und dann kann man irgendwie nicht sagen, wo sind denn diese ganzen Teilbewegungen, wo sind denn diese Teilflüge, Münster und so weiter und so fort. Wir haben solche Sachen nicht gefunden, sie sind noch nicht gedreht worden. Ja. Und wir haben versucht, auch darüber bestimmte Antworten zu geben. Also Antworten zu geben, Thesen zu setzen über Karl-Heinz Roth, der dies auch irgendwie ein Stück weit verdeutlicht. Wir haben versucht, ja, wenn man diese Filme sieht, über den SDS-Kongress und anderes, ja, von dieser Sprache, die sinnliche Erfahrung des Widerstands, wenn man einen Stein wirft, ja, das ist was anderes, wieder darüber zu diskutieren und so weiter und so fort. Ja. All diese Sachen sind damals abgenommen und sie haben für mich heute, ja, wir haben anders diskutiert und wir haben andere Verhältnisse dazu gehabt, haben auch dieselben Sachen versucht zu verbinden. Ja. Und wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, wie zu sagen, eine Zeit von 67 bis 70, ja, eine Zeit der Studentenbewegung ein Stück weit zu rekonstruieren und darzustellen, ja, um darüber ein Teil davon, um darüber vielleicht ein Verhältnis, eine Beziehung herzustellen für heute, um darüber eine Diskussion über das, was in diesen 20 Jahren passiert ist, oder 19 Jahren, ja, in einen Diskussionszusammenhang zu kommen. Das wäre auch falsch, ich noch kurz dazu. Das wäre auch falsch, am Ende so ein Resümee zu ziehen und zu sagen, wenn die damals oder wenn ihr damals nur Militanter gewesen wäre, dann wäre alles anders gelaufen. Ich würde eigentlich aus der Aufarbeitung die Schlussfolgerung ziehen, wenn es uns gelänge, über all die einzelnen Punkte, über all die einzelnen Ereignisse, die es gegeben hat, etwas genauer zu diskutieren, und zwar genau mit denjenigen, die diese Ereignisse zum Teil mitgetragen haben, die die Basis dafür abgegeben haben und die diese Ereignisse schon bereits kritisch im internen Kreis diskutiert haben. Und wenn es uns gelänge, all diese Ereignisse aufzuräumen, denke ich, würden wir ein paar Antworten kriegen für die Fragen, die sich heute uns einfach stellen. Und das, was wir bisher beackert haben, ist ja nur dieser ganz kleine Ausschnitt. All diese Ereignisse, die darauf folgen, all die Ereignisse, was ist denn da, was hat sich angeschlossen an diese Situation, dass die ersten Leute in den Untergrund gegangen sind, dass die ersten bewaffneten Gruppen gebildet haben, die ersten Aktionen, die es gegeben hat, was hat sich daran angeschlossen? Welche Diskussion hat es gegeben zum Springer-Attentat? Welche Diskussion hat es gegeben zur Frage der revolutionären Moral? Welche Fragen hat es gegeben, welche Diskussionen hat es gegeben in der Auseinandersetzung, was passiert, wenn ich heute mit der Knarre rumlaufe? Das sind eigentlich die Fragen, die sich dem Film anschließen. Nicht die Frage, das wäre zu einfach, also jetzt zu sagen, wenn alles damals ein Militanter geworden wäre oder gewesen wäre, dann wäre aus dem Schatten der Revolution vielleicht eine Revolution geworden. Das wäre zu einfach. Also das bin ich auch falsch verstanden. Ich wollte nur einen Satz dazu sagen, bevor ich nochmal zum Wort was dazu sagen möchte. Der Name von Thomas Giefer, seine Stimme war zu erkennen, bei der Filmung von der Rede von Che Guevara. Ich muss sagen, um nochmal meinen Vorwurf von eben aufzubreiten, so kitschig heute dieser Film, wie er gesprochen im deutschen Text erscheint, so pippig und so die Highlights durchziehen, wird euer Film in mindestens 3 Jahren erscheinen. Bei derselben Methode von Highlight und Sublimation ab der Ose gebraucht. Das ist meine Befürchtung. Aber nun wollte ich auch kurz was sagen. Ja, also wenn es das Interesse des Films gewesen sein soll, durch die Betrachtung der Vergangenheit das Verhältnis zur Gewalt in der Gegenwart zu klären, dann glaube ich doch, Also wenn es das Interesse des Films gewesen sein soll, durch die Betrachtung der Vergangenheit, der Protestbewegung, das Verhältnis zur Gewalt heute zu klären, dann meine ich, dass doch der Verlauf dieser Veranstaltung unumstößlich beweist, dass dem Film das misslungen ist. Und zwar insofern. Um den Ablauf nochmal zu rekonstruieren, ich glaube, das haben alle schlicht vergessen. Wir haben erst diesen Film gesehen und dann kam eine Person und hat ein Flugbuch vorgelesen, ein sehr langes Flugblatt über die Hafenstraße und ihre Situation, größtenteils mit Dingen, die alle schon wissen. Das Publikum hat sich verhalten, wie sich eigentlich so ein etwas akademisches Publikum zu solchen Sachen immer verhält, nämlich freundlich, desinteressiert und devot. Als das zu Ende war, dieser Beitrag, hat keiner sich mehr daran erinnert. Und das ist doch ein bisschen auffällig, wenn dieser Film also das Bewusstsein und die Wachheit für Fragen der Gewalt schärfen soll. Und in einem Moment, wo in Hamburg doch gewalttätige Auseinandersetzungen zu erwarten sind, wird dieses Thema mit keinem Diskussionsbeitrag berührt. Es wird beifällig zur Kenntnis genommen, dass der Roth abgesagt hat, weil er muss bei seinem Schützling sein. Es wiederholt sich das alte Ritual. Er muss doch nicht jedes Mal dazwischen brüllen, wenn dir was nicht passt. Das hat natürlich keinen Zweck. Es wiederholt sich das alte Ritual, dass man Leute in Sicherheit wiegt, die sie wirklich nicht haben können. Ich meine damit folgende Konstellation. Man kann ja, nachdem wir so viel über den Film und die vergangene Gewalt geredet haben, kurz auch mal die Gewalt jetzt erwähnen. Ne? Es wiederholt sich die Situation, wenn meinetwegen irgendwelche Leute, die sich für prominent halten, aber so prominent wie Thomas Gottschalk dann doch wieder nicht sind, wenn die in den Häusern wohnen, dass sie irgendwelchen Schutz bieten können. Es wiederholt sich die Situation, dass man relativ begriffslos und blind in eine Auseinandersetzung stolpert, die die Linke nur verlieren kann, ohne dass, bevor da irgendetwas passiert, eine vernünftige Kritik stattfinden würde. Und ich glaube, teils auch aus Opportunismus. Und insofern scheint sich mir heute eigentlich eine Situation zu wiederholen, die immer bestanden hat. Zunächst sagt niemand was, wenn dann irgendwas passiert, sind alle furchtbar entsetzt und betroffen, dass da wieder was los gewesen ist. Statt vorher schon klar zu machen, dass auch das Verhältnis zur Gewalt, was in der Protestbewegung bestanden hat, doch kein sehr ausgefeiltes, sehr bewusstes Verhältnis zur Gewalt gewesen ist, denn niemals hat sich in der Protestbewegung darum gedreht, das zu machen, was Gewalt wirklich heißt für eine revolutionäre Bewegung, nämlich die Macht im Staat zu übernehmen. Ne? Das heißt, so ein Verhältnis zur Gewalt hat es nie gegeben. Bitte? Manchmal ein Weg dahin. Sicher, aber das kann man wirklich von den Bolschewiki lernen, dass man das ein bisschen vorbereiten und genauer durchdenken muss, wie man sowas macht und dass es hier mit spontanen Aktionen und dergleichen nicht getan ist. Das kann man von Trotzki lernen, wie man sowas macht. Und andere Revolutionäre haben ja auch sehr genau die Lehren aus schon praktizierten Revolutionen sich angeguckt und vollzogen. Und jetzt passiert doch in Hamburg eigentlich nochmal die gleiche Show, dass man sich festbeißt, meinetwegen auf das Erhalten irgendwelcher Häuser, dass man das mit Parolen legitimiert, wie vom selbstbestimmten Leben. All dieser Kitsch, der schon immer wirklich nur ins Unglück geführt hat, weil das niemand einsehen kann. Wo will die Leute kämpfen, wenn ich da? Erzähl das doch mal, dann hast du so blauäugig hier. Weil so die Bedingungen. Ein grenzenlos akademisches Publikum, damit hören wir bald auf, wenn die Gedanken sind. Ja gut, ich meine, wir können, schau mal, wenn jetzt auch noch hier in diesem Raum zur Sachlichkeit aufgefordert wird, nachdem das schon Lambsdorff, Kohl, Genscher und alle anderen gemacht haben, dann sehe ich wirklich nicht ein, was man hier noch erzählen soll. Ja, geh doch, und wenn ihr dazu ein bisschen hysterisch kreischt und lacht und das so doll findet, dann habt ihr euren Spaß gehabt und ich meine, das geht euch zu viel. Jetzt geht's. Bitte. Gut, wenn man nicht zu Wort kommen kann, dann eben nicht verlassen. Man kann die Leute nicht mit Knütteln gegen Himmel treiben, hat Luther gesagt. Und ich finde, da hat er recht gehabt. Bleibt so gut, wie er sagt. Mach das. Kann man so einen Film jetzt nicht ästhetisch als Dokumentarfilm oder als Feature und sowas beurteilen, das interessiert mich dabei weniger. Mich interessiert auch weniger, mit welchen ästhetischen Mitteln die bei der Frage Zwischenschnitte und auch Kommentare gearbeitet haben, sondern welche Kriterien hat man, um Folgendes beurteilen zu können. Wie weit bringt der Film angesichts des Themas, dass er sich selber nimmt,